können wir allen zeigen, wo wir stehen. Für was auch immer, zwischen großen Phrasen und so manchen Geschäftsideen. Ein ziemlich schmaler Grat, wenn andere uns brauchen, ist es an uns aufzustehen. Doch eben nicht nur, um sich selbst in einem besseren Licht zu sehen. Ein linker Freund und voller weiser Worte, alles selbstig oder Redlichkeit. Bisher hatten wir nicht viel zu sagen, doch nun ist es an der Zeit, dass auch der Letzte von uns rausschreit. Solidarität, die Nummer nehme ich euch nicht ab. Von euch so viel Tesse, wie geredet wird. Solidarität, die Nummer nehme ich.